Ich erwähnte es gerade schon, viele Musiker der Synthesizer-Sounds sind heute ins Fach der Filmmusiker gewechselt. Gutes Beispiel, die Berliner Formation Tangerine Dream, die seit den frühen 70er Jahren existiert. Chris Franke ist heute einer der Großen im Hollywood-Film-Business und auch damals hat Tangerine Dream so manche Filmmusik verfasst. 1975 mit ihrem Album Rubicon wurden sie zur Klangtapete bei so manchem Späthippie und doch hatte ihre Musik mehr Höhen und Tiefen, als es ihnen damals nachgesagt wurde. Tangerine Dream mit einem Ausschnitt von Rubicon.